Radio Bremen 2 kulturell. In der nun folgenden Sendung, lieber allein als gesellschaftsfähig, vom Unsinn der Geselligkeit, geht es um die Einsamkeit als Makel oder auch Versagen. Denn wer vor sich selbst und anderen bestehen will, muss kontaktfähig sein und kommunizieren, parlieren, einladen und eingeladen werden. Die Autorin Gino Hartlaub stellt diese Ansicht in Frage und verweigert zumindest eine Zeit lang der Gesellschaft ihre Präsenz. Es liest Evelyn Hamann. Ich bin krank. Schon seit mehreren Wochen. Für mich ein ungewohnter Zustand. Ich lebe allein. Es war nicht immer so. Aber jetzt habe ich mich so daran gewöhnt, dass mich Besucher und Telefonanrufe manchmal stören. Dann wieder fühle ich mich wirklich einsam. Die Wohnung wird zum Gefängnis. Ich spiele nicht mehr mit. Ich bin nicht mehr richtig vorhanden. Ich erfülle meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft nicht. Sie hat mich gleichfalls vergessen. Nur noch wenige Freunde melden sich. Manche machen keine Krankenbesuche, weil sie sich vor Ansteckung fürchten. Andere, die sich bereit erklärten, Samariterdienste zu verrichten und die gefangene Kranke mit dem Nötigsten, Lebensmittel, Medikamente zu versorgen, erlahmen bald in ihrem Eifer. Nur noch wenige Pflegenaturen bleiben übrig, die ihre eigenen Interessen vergessen und der Kranken eine Besorgung abnehmen. Meist handelt es sich um Menschen, die sonst eher still und unauffällig bleiben. Auch ihre Hilfsbereitschaft sollte man nicht überschätzen. Ich gehöre noch einer Generation an, in der das Individuum mehr als die heute so allmächtige Gesellschaft galt. Seit etwa 20 Jahren versucht man, mich umzuerziehen. Der Mensch, heißt es, ist nicht zur Einsamkeit geschaffen. Kommunikation heißt das Losungswort. Bindung nicht nur an die Familie, sondern an Freunde und Bezugspersonen. Ein schöner Gedanke. Wer krank ist, bekommt jedoch zu spüren, wie unverbindlich und oberflächlich diese gesellschaftlichen Verflechtungen oft sind. Gewiss. Man spricht sich aus. Man hat oft ähnliche Ansichten, man diskutiert über Tagesthemen, die auch in der Zeitung oder im Fernsehen behandelt werden. Man tauscht Klatschgeschichten über Bekannte aus. Das ist noch etwas Lebendiges, Konkretes, wenn auch Triviales. Reden wir zu viel? Haben wir es verlernt, miteinander zu schweigen? Fehlt es unseren Beziehungen an Tiefgang? Erleben wir nicht genug miteinander? Reisen, Natureindrücke, gemeinsame Arbeiten und Vergnügen, bei denen man still sein kann und sich dennoch nicht allein fühlt. Wir sind kurzatmig geworden. Wir haben keine Zeit. Wir wollen etwas tun, das für unseren Beruf oder für unsere gesellschaftlichen Verpflichtungen wichtig ist. Nicht zu naiven und verträumten Märchenerzählern werden. Es ist nicht nur eine christliche Weisheit, dass jeder Mensch unvertretbar und unwiederholbar ist. Also oft nur in seinen äußeren Schichten erreichbar für den Appell der Gesellschaft und ihrer gleichmacherischen Tendenzen. Wenn man krank ist, beginnt man sich vom Terror des Gruppenlebens zu befreien. Wer einsam ist oder zurückgezogen lebt, braucht kein Außenseiter oder gar ein Versager zu sein, wie man heute oft hört. Der Umgang mit sich selbst setzt Kräfte frei, die man später vielleicht auch anderen vermitteln kann, sodass man auf diese Weise sogar im stillen Kämmerlein etwas für die Gesellschaft tut. Sind Menschen, die gern allein leben, kontaktgestört? Ihr Zustand wird heute oft wie eine psychische Krankheit behandelt. Früher war das anders. Fehlende Verkehrsverbindungen hatten eine isolierende Wirkung. Es gab nicht nur auf dem Land viele Menschen, die ihre Stimme tagsüber kaum hörten. In den Familien wurde weniger gesprochen, jedenfalls diskutiert. Die Sprache diente der Verständigung über Alltagsfragen. Schwindende Gefühlskräfte? Innere Kälte? Immer häufiger, so kommt es mir vor, gehen Paare, die sich selbst verwirklichen wollen, wieder auseinander. Diese schnellen Lösungen sprechen nicht für die Intensität der Bindung. Auf dem Krankenlager kommt mir manchmal eine Szene vom Kriegsende in die Erinnerung zurück. Ein halbes Jahr lang war ich, zwangsweise dienstverpflichtet als Wehrmachtshelferin, in Kriegsgefangenschaft. Im Frauenlager bildeten sich enge Freundschaften zwischen Mädchen, die sich, so glaubten wir, lebenslänglich nicht wieder lösen würden. Kaum jedoch waren wir entlassen, erkannten wir, dass es sich nicht um wirkliche Bindung, sondern nur um eine Notgemeinschaft handelte. Kaum nahm man sich zur Verabschiedung und zum Adressenaustausch Zeit. Nie wieder sahen wir uns wieder. Ähnlich nomadenhaft und locker kommen mir heute viele Beziehungen in der mobilen Gesellschaft vor. Ich liege im Bett, döse vor mich hin und träume von lange vergangenen Zeiten. Das Telefon läutet. Ich bin zu schwach oder zu lustlos, um nach dem Hörer zu greifen. Ich scheue mich vor einem Gespräch, das mich in den heutigen Alltag mit seiner dünnen und schattenhaften Wirklichkeit zurückführt. Ist das nur ein persönliches Problem oder eine Altersfrage? bin ich gesellschaftshörig und fürchte, den Bekannten oder Freund am anderen Ende der Leitung, der sich nach meinem Befinden erkundigen will, zu kränken, wenn ich ihm sage, dass ich jetzt lieber allein sein will und glaube, eher wieder zu Kräften zu kommen, wenn ich meinen eigenen Gedanken nachhänge. Inzwischen bin ich ein ziemlich geübter Kranker geworden. Kaum mehr eine Spur von Depression und Verlassenheitsgefühlen. Stattdessen öffnet sich immer häufiger eine tiefen Dimension der Empfindung, die sonst meist verschlossen bleibt. Vielleicht wird der Tag kommen, an dem ich auch mit Hilfe von etwas Ausstrahlungsmagie einem Menschen, der mir nahesteht, einiges von meinen Erfahrungen vermitteln kann. Dann hätte die Krankheit noch einen anderen Sinn als den des Versuchs einer Selbstverwirklichung gehabt. Das Telefon hat sich müde geläutet. Ich schließe die Augen und sehe wieder die scharf ausgezackten Berge und das intensive südliche Licht der Pyrenäen vor mir. Die Felsen spiegeln sich in einem blauen Bergsee, den kein Windhauch bewegt. Ich blicke aus dem Zellenfenster eines romanischen Klosters am Berghang, in dessen Pilgerherberge wir einige Nächte und Tage wohnen. Die dreistimmige Glocke der Kapelle ruft fast jede Stunde zu einem Gang in die Kirche und einem stummen Gebet, an dem nicht nur die Mönche, sondern auch die Gäste des Klosters teilnehmen. Chorgesang, gregorianisch, kommt mir ins Ohr. Manchmal eine stille Messe, selten ein Hochamt. Nach 10 Uhr darf nicht mehr gesprochen werden. Der Tag ist zu Ende. Die kleine Schenke, in der die Klosterbrüder einen selbstgebrauten Likör anbieten, hat geschlossen. Zeit, schlafen zu gehen. Und noch einige Seiten in einem Reisebuch zu lesen. Den Sonnenaufgang und das Erwachen der Farben, die den ganzen Tag über die Landschaft beleben, wollen wir nicht versäumen. Ich bin mit einem Freund nach Santiago de Compostela unterwegs. Wir wollen den Pilgerweg der mittelalterlichen Wallfahrer nachfahren. Manchmal verlieren wir die Spur. Dann finden wir wieder ein Wegzeichen, ein Kreuz, eine Kapelle, einen Friedhof, ein paar viele hundert Jahre alte Pflastersteine. Obwohl wir, natürlich, ein Auto benutzen, haben wir das Gefühl, nicht recht von der Stelle zu kommen. Wir teilen unsere Zeit nicht richtig ein. Wir verweilen zu lange in den von der Frühromantik geprägten Städten und Klöstern der Pyrenäengegend. Im Baskenland, an der verregneten asturischen Küste. Im heißen und lebendigen Pamplona. Wir benehmen uns wie Wanderer. Bummeln. Kommen nicht vom Fleck. Unser Ziel haben wir nicht erreicht. Wozu auch? Vielleicht wäre es eine Enttäuschung geworden. Die Zeit stand still. Wir sind nicht mit der Uhr gereist. Merkwürdig, dass meine Schwäche mich in einen ähnlichen Zustand zeitloser Ruhe und Geborgenheit versetzt. In ein Medium, das ich sonst nicht kenne. Bis jetzt litt ich ebenso sehr wie an Schmerzen an einem Schuldgefühl, weil ich aus einer Phase der Betriebsamkeit in eine Leere geschleudert worden war und die Tage untätig verbrachte. Damit ist es vorbei. Die letzten Termine sind am Horizont der Tage und aus meinem Gedächtnis verschwunden. Trotzdem erlebe ich Augenblicke eines fast rauschhaften Glückes, wie ich es sonst nur von seltenen und ganz anderen Gelegenheiten her kenne. Ich bin nicht so von meiner Bedeutung überzeugt, dass ich meiner Krankheit einen tieferen Lebenssinn gebe. Und doch ist mir ziemlich klar, dass eine neue Phase beginnen wird nach der Genesung. Die Krankheit als Chance? Was man inzwischen getan hätte, kommt mir jetzt ohne dies nicht mehr so wesentlich vor. Manches davon lässt sich übrigens bei erneuerten Kräften nachholen. Ich will keine Krankengeschichte schreiben, sondern mein offenbar ziemlich abartiges Verhältnis zur heute so allmächtigen Gesellschaft untersuchen, die auch mein Sein und Wesen bestimmen soll. Als Kind kannte ich den Ausdruck Gesellschaft, wie ihn heute jedermann gebraucht, nicht. Gesellschaft, das bedeutete die sogenannte gute Gesellschaft. Sie hat gesellschaftlichen Ehrgeiz, hieß es von den Frauen des Großbürgertums, die in den Kreisen, in denen der Ehemann verkehrte, die erste Geige spielen wollten. Nach dem Krieg und den unseligen Zeiten der Volksgemeinschaft wurden wir alle der Gesellschaft eingegliedert. Der gesellschaftliche Einfluss auf das individuelle Leben ging so weit, dass die früher allmächtige Erbmasse darüber vernachlässigt wurde. Jedes Kind, sagte mir einmal eine junge Frau, die ein Baby adoptiert hatte, kommt als Tabula rasa zur Welt. Man kann alles oder nichts aus ihm machen. Es ist nur eine Frage des Umgebungs- und des Liebesangebots. Letzteres leuchtete mir eher als Ersteres ein, obgleich es auch hier Gegenbeispiele genug gibt. Berühmte Gelehrte, Künstler und Staatsmänner zuhauf, die eine schlimme Kindheit als Waisenkind in Heimen oder bei früher und harter körperlicher Arbeit hinter sich haben. Niemand kann sagen, wie sie sich die fehlende Elternliebe und die mangelnden Streicheleinheiten später ersetzten. Man hat sich heute für einen Mittelweg zwischen Erb- und Umweltfaktoren entschieden. Trotzdem, die Gesellschaft, der wir alle einverleibt sein sollen, kommt mir besonders in Krankheits- und Krisenzeiten manchmal wie ein Moloch vor. Ich höre nicht gern, wenn meine Freunde nach psychischen Ursachen meiner Leiden und Beschwerden forschen. Wenn da kein gelernter Psychiater im Spiel ist, möchte ich das doch lieber selber tun. Ähnlich geht es mir mit den gesellschaftlichen Bedingungen, denen ich unterliege und die mir diese Krise beschert haben. Kurz nachdem meine Krankheit ausbrach, hatte ich einen Traum. Ich saß im Bauch eines Walfisches vom Ausmaß Moby Dicks. Ich hatte große Angst zu ersticken oder sonst irgendwie zugrunde zu gehen. Zugleich, aber sehr in der Ferne, dort, wo die Hoffnung wohnt, fühlte ich mich wie der Jonas des Alten Testaments. Eines Tages würde ich wieder aus der feuchten Finsternis ausgespien werden, ans Licht. Ich wagte es nicht, dem Monstrum, das mich verschluckt hatte, einen Namen zu geben. Aber auf einmal hatte ich einen gefunden. Wer krank ist, wird bekanntlich hemmungslos. Er verrät Gedanken, die er vor seiner Umwelt kaum aussprechen würde. Das Monstrum, das war die Gesellschaft, die mich daran hinderte, zu werden, der ich bin, während sie behauptete, mir jede Hilfestellung zu leisten. Der Bauch des Walfisches war auf einmal von lauter steifen und starren Männern oder Robotern in merkwürdigen Rüstungen besetzt. Mittelalterliche Speere ragten in die Höhe. Alle hielten sich für meine Wächter, für meine Richter. Sie passten auf, dass Jonas ihnen nicht entkommen würde. Von ihnen würde ich belehrt und vereidigt werden. Sie waren da, um meine gestörte Kontaktfähigkeit überwinden zu helfen. Durch ihren Rat und ihre Zucht sollte ich, spät genug, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft werden. Noch träumend dachte ich darüber nach, aus welchem Grund mich nur altertümlich bewaffnete Männer umgaben. Keine einzige Frau. Dass ich das einzige weibliche Wesen in dem finstern und luftlosen Gefängnis war, schmerzte und erregte mich. Ohne Hilfe einer anderen Frau würde mir die Flucht nicht gelingen. Der Walfisch stieß auf einmal einen undefinierbaren, langgezogenen Laut aus, der in seinem Innern widerhallte. Man kennt dergleichen von Tonbändern, die auf Jahrmärkten hinter Walfischkulissen abgespielt werden. Ich fing zu zittern an. Ich schwitzte. Ich hatte Schüttelfrost, der mir half, das Gewölbe des Walfischleibs zu sprengen. Ich wachte auf. Ich hatte hohes Fieber, das ich auf eine etwas perverse Weise sogar genoss. Ich war allein. Ich hatte den Moloch Gesellschaft besiegt wie Siegfried oder der heilige Georg den Drachen. Den ganzen Tag blieb das Telefon still. Wieder kamen mir die Zeitbegriffe abhanden. Ich glaube, ich habe viel und traumlos geschlafen. Sogar der Postbote verschonte mich heute mit seinem Doppelklingeln, auf das man sogleich reagieren muss, will man sich die rote Karte und das Abholen eines Pakets auf der in einem anderen Stadtteil gelegenen Post ersparen. Gegen Abend zirpte die Haustürklingel dünn. Wäre ich nicht zufällig wach gewesen, ich hätte sie nicht gehört. Ein Freund kam zu einem Krankenbesuch. Ein echter, kein gesellschaftlicher. Er sagte nicht viel, weil er merkte, dass mich Gespräche anstrengten. Er holte mir etwas aus der Apotheke, richtete mir ein bescheidenes Abendessen. Ich überlegte, ob ich ihm meinen Traum erzählen sollte. Aber mir kam es so vor, als kenne er ihn schon. Als habe ich ihm diesen Traum durch Telepathie übermittelt. Wir hatten ein schönes, zeitloses Gespräch, das nichts mit meiner Krankheit zu tun hatte. Ich fühlte mich der Welt, nicht der Gesellschaft, zurückgegeben. Thank you. Das war die Sendung Lieber allein als gesellschaftsfähig. Vom Unsinn der Geselligkeit. Von Geno Hartlaub. Es sprach Evelyn Hamann. Regie führte Till Bergen.